Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 17. Februar 97. Nur ein paar Zeilen heute über das Nötigste. Mit nächster fahrender Post schicke ich dir die Geschichte der Niederlande und schreibe mehr. Wenn der Aufenthalt in einem Gartenhause für deine Gesundheit wohltätig ist, so ist kein Wort darüber zu sagen, aber die Besorgung beim Bau und der nachherigen Einrichtung wird dir bei deinen anderen Arbeiten so viel Zeit kosten, dass meine Hoffnung, dich in diesem Jahre auf eine längere Zeit zu sehen, beinahe ganz verschwindet. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, und du wirst mir verzeihen, dass ich mich daher über deinen vorletzten Brief eben nicht sehr freuen konnte. Otto soll eine Gitarre zu 6 Saiten machen, lass ihn das Instrument einpacken, das Geld schicke ich dir oder zahle es nach deiner Anweisung. Dein Körner.